Der Lucky nimmt einen kräftigen Schluck von seinem Trucker-Kaffee, den er sich gerade an der Bundesautobahn-Raststätte Hösel geholt hat. Trucker-Kaffee wäre ja eher so Cowboy-Kaffee. So, man nimmt so einen Pfund Kaffeemehl, ja, benetzt das mit ein bisschen heißem Wasser und macht dann den Hufeisentest. Wenn das Hufeisen einsinkt, ist der Kaffee zu schwach. Ja. So viel von Lucky Luke. Das sind Lucky und Fred. Lucky und Fred. Wir begrüßen den Reigen unserer lieben und aufmerksamen, achtsamen, wie man heute, glaube ich, sagt, Hörerinnen und Hörer. Ja, Achtsamkeit ist wichtig. Ja, werden Sie am Ende des heutigen Podcasts alle namentlich grüßen? Ja, ich denke, das ist im Rahmen des Möglichen. Die halbe Minute haben wir doch noch. Und schreiten zu den Themen des abgelaufenen Berichtszeitraumes. Welcher 8 Wochen umfasst, aber nicht ganz unentscheidende, weil zwischendurch gab es eine Bundestagswahl. Ja, Maika, nein, Maika, man wird schon sehen. Maika macht das Würstchen. Die Frage ist, ob ja oder nein. Wir sind in Topform. Wir sollten hier aufhören. Ich habe das ja vorausgesagt, dass es auf Jamaika hinauslaufen wird. Ja, die Mittelstandsvereinigung der deutschen Wirtschaft auch. Angeblich war es die most favorite Koalition des Kapitals. Echt? Ja. Also die Grünen haben die durchgeknallten Ideen, so Schluss mit Verbrennungsmotor und wir müssen jetzt viel Geld mit Windkraftanlagen verdienen. Die FDP sagt, ja, wollen wir mal sehen, dass das staatlich subventioniert wird, weil wir sind ja die Anti-Staatspartei und die CDU muss den Scheiß den Wählern verkaufen. Ist eigentlich ein Traum, wenn man Geld verdienen will. Ich finde auch, es ist aus vielerlei Perspektive irgendwie ganz interessant. Also zum einen muss die SPD in die Opposition, also nur da kann sie gesunden. Ich war für Momente verführt, beizutreten. Also das ist so wie, dass ich wieder rauche, alleine weil es verboten ist. Ja. Ja, die SPD muss in die Opposition. Es wäre originell, wenn sie mal an einem Kanzlerkandidaten festhalten würde und nicht durch ihre Personalentscheidung immer kommunizieren würde, wir fanden den auch scheiße. Sie muss, selbst wenn sie als Programmbeirat der CDU jetzt immer wieder funktioniert hat, da ist nichts mehr. Also Frau Merkel hat einfach alles umgesetzt, von dem ja nicht sehr vielen, was der SPD eingefallen ist. Das heißt, sie muss da einfach eine kreative Phase einlegen. Und sie sollte sich auch nicht mit Argumenten wie Staatsnotstand da veroppermannen lassen. Am Ende, wenn Jamaika nicht klappen sollte, die nächsten 5% runterzufräsen von ihrem Wahlergebnis. Wenn ein Steinbrück, ein schlechter Kandidat aus der Opposition 25% holt und ein Schulz, ein nicht so schlechter Kandidat aus der GroKo 20%, dann sind die Karten gelegt. Ja, außerdem wissen wir dann, dass FDP und Grüne dem nächsten Bundestag nicht mehr angehören werden, weil... Der Kuss der Todesspinne. Ja, es ist wirklich so, wenn man sich die Statistiken anguckt, mit Angela Merkel zu regieren, kostet mehr als 5%. Ich hatte einen mäßigen Twitter-Erfolg mit der Sentenz. Christian Lindner ist das erste Kaninchen, das versucht, dich zweimal von der gleichen Schlange fressen zu lassen. Ein Brüller. Der Lucky kannte das schon. Er schüttet sich hier aus und versucht, Mikrofondisziplin zu wahren. Ja. Aber es gab ja auch sonst interessante Persönlichkeiten im Berichtszeitraum, über die zu sprechen lohnt. Hat eigentlich angefangen damit, dass Donald Trump erratisch wie immer Steve Bannon, also quasi Pinocchio, hat Geppetto gefeuert. Ja. Das Auto sagt, ich kann jetzt auch ohne Karl Benz fahren oder so. Es war die Tage im Spiegel eine Analyse von den 4 brutalsten Schachzügen, die Trump als Geschäftsmann erlernt habe und nun also gnadenlos praktiziere, was zu der Frage führe, ob Politik wie ein Geschäft funktioniert. Die Antwort und lautet eher nicht. Und zu einem älteren Podcast von Lucky und Fred, wo wir gesagt haben, Amerika ist ein Unternehmen mit einem politischen Arm. Und da sind wir dann eben Old Europe, weil wir zumindest diese Fiktion anhängen, dass die Politik eine übergeordnete Instanz vor allen anderen gesellschaftlichen Ebenen sei, was auch keiner glaubt. Ja. Ansonsten bastelt sich Trump gerade irgendwie so auf eine Art den Dritten Weltkrieg zusammen mit Kim Jong-un. Muss einfach sagen, es sind 2 Männer im weitesten Sinne, die jetzt von außen betrachtet nicht zwingend seelische Gesundheit widerspiegeln, die auch gemeinsam auf 6 oder 7 Jahre politische Erfahrung zurückblicken können. Und alle ihre Verwandten in die Regierung holen. Ja, ich sag mal vorsichtig, um Oberbürgermeister einer mittleren Großstadt zu werden in Deutschland, braucht man ein bisschen mehr Erfahrung als diese beiden Irren zusammen haben. Du wirst es mir nachsehen, dass ich nochmal die Frisur als Tumormarker der Politik hier heranführe, was ja auch für beide, aber auch für Geert Wilders und viele andere Spießgesellen. Antje Vollmer hat gesagt, merkt ihr eigentlich nicht, das ist eine Vorkriegszeit. Das ist natürlich ein Wort. Also es gab ja vor 4 Jahren zum 100-jährigen Jubiläum des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges das Buch Die Schlafwandler, wo nochmal sehr genau beschrieben wurde, wie auch charakterlich umstrittene Persönlichkeiten, wie zum Beispiel unser Wilhelm II., mit großen Reden, mit aggressiver Rhetorik und gleichzeitig, seid nicht feige Jungs, lasst mich hinterm Baum, also mit einer Führungsstrategie, die ja tatsächlich auch schon in der FAZ mit Trump verglichen wurde zum Beispiel, eine Situation herbeigeführt hat, die keiner wollte, aber aus der es kein Zurück mehr gab irgendwann. Jetzt sind wir 4 Jahre weiter und Vollmer sagt halt, also die Anzeichen, dass in der Ukraine, in Syrien, in Nordkorea überall solche Herde geschürt werden und die Vernünftigen in der Minderheit sind oder Bundespräsident werden müssen, puh, wird dann schon ganz schön kalt. Es sind natürlich beides Regimes, die den äußeren Feind brauchen, weil sie innen nichts auf die Strecke kriegen. Ja, Trump. Was eigentlich für nahezu alle Regimes immer gilt. Also für alle Kriegstreiber, das ist ja ein beliebtes. Ich würde es jetzt unserer Merkel-Kratur noch nicht vorwerfen, dass die Zuspitzung der Aggression gegen Luxemburg überhand nehmen, aber natürlich kann man irgendwann einen von den 12 Kriegseinsätzen, in die die Bundeswehr zurzeit verstrickt ist, ziehen und sagen, also das ist jetzt so ein Problem, da wollen wir mal vergessen, dass was sich Jamaika nichts hinkriegt. Es kommt ja auch immer so ein bisschen so auf die Perspektive an. Ne? Also Trump ist so ein Nachkriegskind. Kim Jong-un ist ziemlich genauso alt wie ich. Hm. Vergleichst du dich? Siehst du Defizite? Nordkorea, Bochum? Ich wollte jetzt auch noch Sebastian Kurz, den treuenden österreichischen Bundeskanzler, der noch jünger ist, damit reinnehmen. Und also ich habe das in der letzten Folge schon mal angesprochen, dass ich persönlich Probleme damit habe, wenn Menschen werden von Leuten, die jünger sind als du. Mit Menschen zu tun zu haben, die jünger sind als du. Also, was soll ich denn sagen hier? Wenn ein Arzt kommt und sagt, guten Tag, und der sieht halt aus, so als ob der jetzt gerade Anfang 30 wäre oder sowas, ja, denke ich halt, woher weißt du das alles? Was willst du wahrscheinlich erzählen? Weiß der mehr als derjenige, der seit 20, 30 Jahren praktiziert, weil der ja gerade frisch von der Uni kommt, weil der die neuen Erkenntnisse hat und sowas. Das wäre das rationale Argument, aber in dem Moment bin ich dann irgendwie immer sehr emotional und denke so, nein, junger Mensch. Also selbst Haare schneiden, lieber von Älteren. Ja, was uns begegnet, haben wir ja in Deutschland mit diesem Volkssturm. Mein Vater war beim Volkssturm, er sagt, es wäre nicht gut gewesen, aber er war 15. Der FDP in der letzten schwarz-gelben Koalition gab mit Fipsi und lauter Pflegeln und Lehrlingen, die wie Praktikanten durch dieses Kabinett eilten. Und was uns begegnet in voller Blüte sind Leute, die nie was anderes gemacht haben als Politik. Mhm. Also das, was in meiner Generation auf dem Schulhof belächelt wurde, wenn du keine Freundin hast und nicht in der Band spielst und nicht in der Schülervertretung gewählt bist. Und nicht im Fußballverein. Und nicht im Fußball bist. Dann bleibt dir eigentlich nur das Schwere los, dir einen gelben Polunder zu kaufen und zu sagen, ich bin bei den jungen Liberalen. Also das war das untere Ende der Hackordnung auf dem Schulhof. In Dienstlagen wird man dann Salafist. Oder beides. Denkbar. Da sind die Grenzen fließend. Ja. Und das heißt, wir haben es jetzt bei den Leuten, die jetzt auch in den Bundestag kommen und auch schon seit einiger Zeit sind, einerseits damit zu tun, dass dieser Traum, da war jetzt jemand Unternehmer oder Beamter, früher immer viele Beamte, oder Bauer oder Landwirt, oder gibt es eigentlich noch einen einzigen Arbeiter im Deutschen Bundestag? Das hat sich so verschärft. Das ist eine hochprofessionelle Ausbildung und das bricht sich jetzt Bahn. Ein bisschen ja auch in diesem, die haben ja keine Ahnung, was wirklich draußen im Leben los ist. Mhm. Und umgekehrt aber auch, das ist ein ziemlich hartes Handwerk, sehr komplizierte Verhältnisse so runter zu übersetzen, dass man in der Talkshow dafür dagegen sagen kann, weil die Wahrheit ist ja immer noch mal eine andere. Und der Politikverdruss geht, glaube ich, einher bei den Politikern mit einem enormen Bürgerverdruss. Ja. Also das ist ja ein Konflikt auf Gegenseitigkeit. Ja, und wollte ich mal so gesagt haben, hat jetzt überhaupt nichts mit unserem Thema zu tun, aber ich dachte, ja, doch, für drei Minuten ist das gut. Das bringt uns zu so Leuten wie Jens Spahn zum Beispiel. Ja, absolut. War vor der Wahl vorausgesagt als möglicher Nachfolger von Angela Merkel im Kanzleramt? Ja, das hat der Guardian mal geschrieben oder vielleicht hat es auch nur das schwule Netzwerk weltweit in Bewegung gesetzt, weil es ihn natürlich in die komfortable Lage brachte, immer zu sagen, also das ist doch noch ein bisschen früh. Ich würde aber sagen, wenn du als Generalsekretär eine Wahl so vergeigst wie die, Aufstiegschancen eher, also würde mich wundern, wenn der ein Ministeramt kriegt. Wahrscheinlich eher nicht und ansonsten. Er ist ja im Prinzip die Alice Weidel der CDU. Also er ist schwul, tritt dafür einen großstädtischen Hedonismus ein und gleichzeitig sagt er, er ist gegen die Burka. Er kommt aus dem Münsterland, wo es stramm katholisch war, aufgewachsen zwischen der holländischen Grenze und der Wiederaufbereitungs- oder der Atomanlage in Ahaus. Also schöne Frage von Louis Klamroth, waren Sie bekifft oder verstrahlt, als Sie sich für eine politische Karriere entschieden? Antwort steht ein bisschen aus. Nein, findet er, das war eine sehr rationale Entscheidung. Ein harsches Urteil über das Westmünsterland, wenn junge Menschen sagen, das, was man hier machen kann, ist in die Junge Union eintreten. Er ist ein Widerspruch in sich, er ist sicherlich eine Werbefläche für die moderne Merkel-CDU. Aha, bei uns kann also ein offen Schwuler was werden. Ja, und aber er hat ja ganz andere Positionen als Merkel. Genau. Und es gibt natürlich viele Diskussionen über ihn, gerade auch, wenn er sich mal so zum Thema Hebammen äußert und so sagt, so eine Geburt ist ja nicht so plötzlich, da kann man ja auch mal irgendwie 50 Kilometer fahren, um die Hebamme zu erreichen oder das Krankenhaus zur Entbindung. Da spricht der Mann. Aber mein Begehr wäre, wir brauchen diesen Mann in der CDU, wir brauchen diesen Mann stärker, weil Angela Merkel, so sehr wir vielleicht mit ihr übereinstimmen können, nützt uns nicht, also ist wenig hilfreich, weil die klassische, die sehr konservative Klientel der CDU flieht vor Merkel, die rennt zur AfD. Was haben wir davon, wenn wir sagen, wir könnten uns vorstellen, CDU zu wählen, weil Merkel dieser Partei vorsitzt und die Kanzlerin ist? Das soll ja nicht der Sinn der Aktion sein. Das ist ja wie wenn RB Leipzig plötzlich guten Fußball spielt, dann sagt man, ja, kann man sich schon gut angucken. Darum geht's ja nicht. Also wir bräuchten im Prinzip in diesem großen, ehemals großen mittleren Lager dieser beiden ehemaligen Volksparteien, bräuchten wir wieder ein bisschen mehr Polarisation. Man muss ja nicht mit dem übereinstimmen, was Jens Spahn sagt und fordert und sowas. Es wäre vielleicht sogar hilfreich, mit ihm nicht übereinzustimmen, weil, also ich finde, ich stimme zu oft mit Angela Merkel überein und denke dann so, ja, wo ist die politische Reibefläche? Wo? Also da kannst du was ich nicht kann, weil ich Angela Merkel in ihren politischen Aussagen so ungenau finde, dass ich nicht weiß, wie man mit ihr übereinstimmen soll. Also sie öffnet ja stets nur ein Feld der Möglichkeiten und da kann dann jeder gefühlt ankreuzen, vermutlich meint sie das Gleiche, was ich denke, wähle ich genau sie doch mal. Genau das meine ich aber auch. Also ich glaube nicht, dass Frau Merkel für die Aussagen gewählt wird, sondern für den Imaginations-, den Vorstellungsfreiraum, den sie schafft. Deine Theorie, ja, die CDU oder die Union muss nach rechts, Strauß, rechts von uns darf es nicht. Erstens, im ersten Deutschen Bundestag 1949 waren 2,5 Parteien rechts von der Union, also die Deutsche Reichspartei, die Deutsche Konservative Partei, die Deutsche Partei. Je nachdem, wo man das Zentrum im damaligen Zustand verorten will, werden es sogar 4 Parteien. Also hat's gegeben. Hat auch mitregiert bis 1960. Die DP hat mitregiert, ja. Deswegen, Seebohm, Verkehrsminister, Mann mit der Schere. Also wem sagen wir das? Wissen unsere Hörer. Ja, weswegen dieses ganze, jetzt sitzen wieder Nazis im Bundestag, zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg. Vorher vielleicht noch mal kurz in die Geschichtsbücher, Wikipedia. Also, sagen wir mal so, als Kurt-Georg Kiesinger Bundeskanzler war, saß definitiv Nazi im Bundestag, nämlich vorne. NSDAP-Mitglied und hochrangiger Beamter in Ribbentrops Außenministerium, da zuständig für den Interessensabgleich mit Goebbels. Und Goebbels schimpfte immer, weil der Kiesinger so ein geiler Nazi sei, dass er immer Kompetenzen des Propagandaministeriums ins Außenministerium verschöbe. Das ginge nicht, steht in Goebbels Tagebüchern. Haben wir aber ja zur Vorbereitung des heutigen Podcasts zu Hause sorgfältig gelesen. Sorry, wenn ich da eine Doublette geschaffen habe. Die, also diese 5% Rechtsaußenwähler, die CDU-CSU früher absorbiert hat, es gab mal lange Verhandlungen, ob die CSU sich bundesweit gründen sollte, um dieses Potenzial mehr auszuschöpfen, ja. Dann glaube ich, wenn du an die Wahlurne gehst und sagst, ich kann jetzt Grün ankreuzen, FDP ankreuzen, CDU ankreuzen oder SPD ankreuzen, meine Stimme wird mutmaßlich bei Angela Merkel landen. Oder ich will definitiv Merkel nicht wählen, dann kann ich aber nur AfD oder Linke wählen, weiß aber, die werden nicht in eine Regierung kommen. Dann heißt es, ich kann über diesen Regierungschef nicht abstimmen. Das ist keine Wahl. So dass der erste Schritt, die SPD geht in die Opposition und sagt, wenn wir je wieder antreten, dann in einem klaren Schwarz-Weiß-Angebot der Regierungschef oder die Regierungschefin. Und der zweite Schritt ist, dass irgendjemand sich als Wutadresse anbieten muss. Kennst du dieses Sloterdijk'sche Wort von der Zornbank? Nee. Er sagt, dass bestimmte, also die SPD oder die Gewerkschaften, für manche auch die Kirchen, Zornbänke waren. Das heißt, ich habe Wut und trage sie auf diese Bank und am Wahltag hebe ich ab. Ja. Wie hätte man das bei dieser Wahl machen sollen? Ja. Es ist ja auch die Frage, warst ja gerade auf der Landspur oder auf der... Du hast mich gerade in die dunkle Hölle gelockt, mich über eine Rückkonservativierung der CDU zu freuen. Ja, aber auch da muss ich dann mal einhacken und sagen, also wenn mich dieser Wahlkampf eines gelehrt hat, dann das Konservative vielleicht nicht immer die Dämonen sein müssen, die wir versuchen auszutreiben und dass nicht jeder, der ein bisschen konservativ ist, automatisch gleich Hitler ist oder sowas. Also lass uns ein Beispiel nehmen. Alice Weidel verlässt eine Talkshow. Was sie Wolfgang Bosbach nachmacht. Ja, was sie vielen nachmacht. Also ich habe bessere Schauspieler gesehen beim Mieten, Kaufen, Wohnen. Eine Frau, die so offensichtlich auswendig gelernt hat, was jetzt gleich ihr Empörungstext sein wird, um dann zu gehen. Also wirklich, du siehst auf dem Kinderspielplatz Mütter, die irgendwie sagen, wenn du das jetzt machst, dann gehen wir. Und dann passiert 20 Minuten nichts, die wirkungsvoller sind und die glaubwürdiger sind als Alice Weidel. Das war wirklich das aller schlechteste, was ich jemals gesehen habe. Und dann da einfach so rauszugehen, so, ja, und dann große Empörung und sowas. Wolfgang Bosbach. Ich stimme mit ihm in vielen Punkten nicht überein, aber ich respektiere ihn und seine Arbeit und ich nehme ihm ab, dass er in dem Moment, wo er die Talkshow verlassen hat, er ernsthaft empört war. Und das da ging es um den G20-Gipfel und Jutta Ditfurth, die Polizisten beschimpft hat. Und ja. Und das gestehe ich ihm zu und ich nehme Alice Weidel nichts davon ab. Das ist billigste, schlechteste, langweiligste auch Provokation, dass die Medien dann darüber berichten, über die Rolle der Medien können wir gleich noch sprechen, aber es ist halt einfach, also an der Stelle hätte man einfach mal einhaken müssen und sagen müssen so, oh, jetzt ernsthaft? Ja, klar. Also und dann finde ich halt, dadurch gewinnen dann Leute wie Bosbach bei mir wirklich im Ansehen, weil ich halt denke, die haben halt andere Positionen. Und selbst wenn die alle ihre Positionen durchbrächten, was ja jetzt auch erfahrungsgemäß nicht zwingend das Ergebnis einer parlamentarischen Demokratie ist, wäre es noch nicht so schlimm, wie wenn die AfD anfängt, irgendwie hier ihre Positionen durchzukriegen. Also Zukunftsprognose AfD, die Tourette-Fraktion, das ist Trixi von Storch und ja Höcke und andere, die werden sich abschleifen, die sind sehr nützlich, Weidel, um Medienraum zu schaffen, permanente Präsenz zu schaffen. Und darunter wird sich irgendein deutscher Strache hervorschälen. Einer, der vielleicht auch mal früher im Gelände Militärspiele mit Nazis gemacht hat, aber dann rechtzeitig eine Föhnfrisur sich kauft, eine schöne Krawatte und schlagersängermäßig daherredet. Und deswegen werden die nicht unter 5% gehen. Ich glaube, dass die Bullshit-Twitter-Fraktion das kaputt kriegt, sich zerstreitet, siehe Petri, siehe Lucke, siehe alle anderen, die da schon weg sind. Aber das habe ich dieses, übrigens auch gedacht. Stell dir mal vor, du bist Bernd Lucke. Ja, er nimmt leider keine Talkshow-Einladung ein. Zurzeit. Das wär, da aber das wüsste ist, man wirklich mal gerne, was in diesem Mann... Hans-Olaf Henkel hat ja schon ein Interview gegeben. Der war ja mit Lucke zusammen da, sozusagen der erste Sturm auf dem Eis bei der AfD. Sturm in dem Zusammenhang klingt auch gut. Der Stürmer. Und er hat gesagt, es ist klasse, es ist komplett Zauberlehrling. Er kann den Goethe hoch und runterlegen. Die Geister, die ich rief, die werde ich nur nicht los. Ne? Bitte. Und das sagt ja fast jede Generation, die abtritt. Also dass jetzt wiederum die Petri, die den Lucke gemobbt hat, weil er nicht rechts genug war, sagt, ja, also so rechts wie meine Partei bin ich ja nun auch nicht. Das können die noch eine Zeit lang spielen. Aber meine Prognose, die One-Liner-Fraktion, die braunen Mario Barts, die da jetzt zurzeit die Öffentlichkeit bestreichen, das wird abschrumpfen und es wird ein glattgeförmter rechtspopulistischer Schlagersänger überbleiben. Und es wird langfristig für über 5% reichen bei denen. Damit kann man sich abfinden und vielleicht, wie du es sogar begrüßen, damit der Blödsinn ein Gefäß hat. Und zu den Medien nochmal. Ja, das ist ja immer verführerisch für uns als Journalisten. Der Spiegel hat diese Woche die schlechteste Titelgeschichte, ich glaube, seitdem der Titelgeschichte über Grenzschäferhunde. Damals hat das immerhin dazu geführt, dass es der schlechtest verkaufteste Spiegeltitel aller Zeiten war. Diesmal geht's gegen die Öffentlich-Rechtlichen. Die Grafik auf dem Titel ist nicht zu unterscheiden von einem AfD-Plakat. Okay, kann man sagen, weil der Text teilweise ins Reichsbürgertum reinlappt. Da wird dann also erklärt, dass das TV-Duell Beweise, wie mutlos, verzagt und schlecht ARD und ZDF sind. Bis zu dieser Stelle des Textes hat sich den Autoren nicht erschlossen, dass dieses TV-Duell auch von RTL und Sat.1 ausgestrahlt wurde. Aber um dem die Krone aufzusetzen, geht es zwei Seiten später darum, dass Klaus Strunz ein toller Journalist sei, der im Gegensatz zu allen anderen öffentlich-rechtlichen Kollegen lauter Lobespost kriegt, von seinen Zuschauern und Fans für Robin Hood gehalten wird. Und dass das aufzeige, wie schlecht es um ARD und ZDF bestellt sei. Wenn der Spiegel eine Argumentation anführt, in der er mit Unterschlagung arbeitet, dann muss schon wirklich was gebacken sein, dachte ich mir und wollte das Ding nicht zu Ende lesen. Und las dann aber eben kurz noch die Begründung, dass die Tatsache, dass ARD und ZDF überhaupt Unterhaltung machen, natürlich aus der Nazizeit herrühre. Denn danach hätten Amerikaner und Briten gesagt, wir müssen die Deutschen neu erziehen, Re-Education. Und deswegen zwingen wir ihre Massenmedien, damals das Radio, dazu Unterhaltung zu bringen, in die wir dann die gesunden Nährstoffe politischer Rückerziehung oder Neuerziehung einmischen. Diese Begründung, würde ich sagen, sprachlich hätten es die Reichsbürger so nicht hinbekommen, aber Respekt. Das heißt, Heimatfilm gegen den Nazi. Ja, ich glaube, dass Robert Lemke heiteres Berufsverraten eigentlich nur veranstaltet hat, weil hinter ihm der CIA mit einer Wumme stand und sagte, demokratischer Dachdecker. Es geht im Spiegel, dann ausschließlich im ersten und letzten Satz, es fängt an mit Springers Döpfner, der sagt, also die Öffentlich-Rechtlichen mischen sich dazu sehr ins Online-Geschäft ein und es endet mehr oder minder im vorletzten Absatz mit dem Satz, die Öffentlich-Rechtlichen müssen sich aus dem Textgeschäft raushalten, aus dem Printgeschäft. Also es ist einfach ein Verteilungskampf zwischen konkurrierenden Unternehmen, eine sehr, sehr lange Hausmitteilung und ein Tiefpunkt für mich. Und ich bin verdammt nochmal, ja, ich habe bei Öffentlich-Rechtlichen gelernt, aber ich kenne gute und schlechte Leute in beiden Systemen und arbeite auch für beide und ich kenne überhaupt keinen Unterschied. Überall kämpfen Leute um guten Journalismus und überall wird Scheiße gebaut. Nun ist natürlich das TV-Duell quasi die denkbar beste Vorlage, um Kritik am Fernsehjournalismus generell. Ist es ja nicht nein, für den Spiegel nicht. Für den Spiegel nicht, weil da offenbar Klaus Strunz nicht teilgenommen hat. Es war so, also das stimmt auch, schreibt der Spiegel auch, dass bis zu dem TV-Duell von der AfD in diesem Wahlkampf wenig die Rede war. Wir haben hier im letzten Podcast gesprochen, ob Gaulands One-Liner-Autor krank ist, weil die alle auch keine Sprüche an der Grenze schießen oder was da alles immer war. Und dann kam es ja doch dicke. Und das TV-Duell hat sicherlich, dadurch, dass es in 60 von 90 Minuten um Migration, Flüchtlinge, Asylbewerber, Integration, Islam, Islamismus, Terror ging, vorgeführt, dass die vernunftbegabten Repräsentanten der beiden ehemals großen Volksparteien, die da rumstanden, in etwa die gleiche Haltung dazu vertraten und damit ein riesiges Vakuum offenbar erzeugt, dass danach dann alle schrien, aha, wenn im TV-Duell es zwei Drittel der Zeit um dieses Thema geht, dann ist das offenbar das wichtigste Thema der Welt. Es ist ja nicht so, dass wir einen riesen Haushaltsüberschuss hätten oder die beste Arbeitslosenzahl seit Jahrzehnten oder einen riesen Exportüberschuss oder eine Menge Konflikte in der Welt, wo wir mit unserer Kohle helfen könnten, sondern... Oder dass irgendwelche Herausforderungen in der Zukunft vor uns stünden. Auch auf gar keinen Fall. Das Wort Digitalisierung fiel einige Male und da zeichnete sich dann übrigens auch... Herr Schulz hat versucht, Bildung zu sagen, ja, Herr Wüstling. Dieses gelb-grüne Zusammenspiel zeichnete sich auf Twitter ab, als dann Christian Lindner und führende Grünen-Politiker gleichzeitig während des TV-Duells quasi mal so Themen brachten, die man auch noch hätte abfragen können. Ja, da hatte Schulz, aber das fiel schon in die Kategorie beleidigte Leberwurst, dass er dann noch ein zweites Duell forderte für die Themen, die wirklich interessant gewesen wären. Also ich will das nicht überbewerten, dazu neigen ja Fernsehschaffende immer gerne, da muss man so mit angezogener Handbremse argumentieren. In dem Punkt glaube ich tatsächlich, dass dieses Duell eine verheerende Veranstaltung war. Es gab jetzt gerade eins zwischen Stefan Weil und seinem Herausforderer in Niedersachsen, ein Moderator, Kollege Zichowitz vom NDR, der auch einfach mal die Schnauze gehalten hat oder auch insistiert hat auf Fragen. Das war sehr gut. So geht's auch. Ja, also allein dieses Format, da vier Menschen hinzustellen, die alle zwischen 50 und 63 sind oder sowas. Zwei Frauen, zwei Männer immerhin, aber repräsentiert im Prinzip die gleiche Babyboomer-Generation, die da vorne steht und die Fragen beantwortet. Ich kenne genug junge Kollegen, in dem Fall würde ich dann auch mal die jungen Kollegen ins Spiel bringen, die ich sonst, wo ich sonst mal denke, ah, junge Menschen, nein. Aber ich kenne genug junge Menschen in der ARD, die an der Stelle besser hätten arbeiten können. Ja, natürlich ist dieses ganze Format auch super sperrig, aber ja. Was mich gefreut hat, mich auf einer ganz persönlichen Ebene gefreut hat, ist, dass der Satz, wir vermissen Stefan Raab, endlich mal nicht nur beim ESC fällt, sondern auch beim TV-Duell. Es gab ursprünglich zwei TV-Duelle, nachdem Kohl sich immer geweigert hatte. Dann wurden die zu einem zusammengelegt unter Merkel, weil sie nur eins machen wollte. Und dann haben die Sender keine Eier gehabt. Es zweifelt doch niemand daran, dass Maischberger, Klöppel oder von mir aus auch Frau Illner alleine das Ding nach Hause gebracht hätten. Es gibt keinen journalistischen Grund für 4, 3 oder 2 Moderatoren da. In Amerika das Duell zwischen Mitt Romney und Barack Obama hat Jim Lehrer geführt, der war 88 zu dem Zeitpunkt. Das ist diese Legende des amerikanischen Public Service, Public Broadcast Service. Nee. Also ich finde auch, dass die Medien eine große Mitschuld haben, dass die AfD-Vertreter zu viel, zu früh eingeladen haben, dass die dazu sehr drauf geguckt haben. Man muss natürlich auch sagen, die Medien hatten die Erfahrung, wir können hier beliebige Exotenparteien groß machen, mhm, und das zerlegt sich von selber wieder. Also die Piraten standen im April, Mai 2012 bei 13% in den Umfragen, die Grünen im April, Mai 2011 bei 28%. Nur mal so als Erinnerung. Ey, geile Zahlen. Und ja, das ist natürlich 12,6%. Das ist ein bisschen weniger, als in den schlimmsten Phasen vorausgesagt wurde. Auch da gab es mal Umfragen, die AfD bei 15% sahen. Mhm. Das ist viel. Das sind andererseits 5,9 Millionen Wähler. Mhm. Kann man jetzt auch sagen, das ist sehr viel. Das ist mehr, als die größte deutsche Großstadt an Einwohnern hat. Man kann das aber auch in Relation setzen zu 5 Millionen Menschen, die einen Kleingarten nutzen, 7 Millionen Mitgliedern im DFB, 7,6 Millionen Menschen mit Schwerbehinderung in Deutschland, zu 7,76 Millionen Zuschauern beim letzten ESC-Finale, wow, zu 8 Millionen Familien mit minderjährigen Kindern, zu 8,6 Millionen Haushalten in Deutschland, die Hunde halten, und zu 13,4 Millionen Haushalten, die Katzen halten. Viele unserer Hörer werden jetzt denken, der Lucky hätte das abgelesen, aber das Faszinierende ist, der hat solche Zahlen einfach da. Rufen Sie mal nachts um 4 an, ich sage am Ende des Podcasts seine Telefonnummer. Puh. Hast du das Gefühl, dass Hundehalter hier irgendwie einen großen Einfluss auf dieses Land haben, auf die gesellschaftlichen Debatten, auf das Für und Wider? Glaubst du, dass Katzen eine große Rolle spielen in diesem Land, dass die Menschen sagen, wir müssen auch an die Katzenhalter denken? Ich glaube, dass Hundehalter in ihrer großen Mehrheit Hundehalter sind, weil sie Hundehalter sein wollen. Und nur eine Minderheit sagt, es ist ein Schäferhund, weil meine Frau die Schlampe lässt sich einfach nicht anleihen. Bei der AfD ist das anders. Die Wählerschaft aller Alt, Anführungszeichen, Parteien hat zu mehr als 2/3 angegeben, wir wählen diese Partei, weil wir sie am besten finden. Die Wählerschaft der AfD hat in entsprechenden Umfragen angegeben, wir wählen diese Partei zu 2/3, weil wir die anderen Parteien doof finden. Das heißt, dass das tatsächliche Kernwählerpotenzial der AfD ist 1/3 der Zahl, die sie jetzt bekommen haben. Also irgendwo 4, 5, 6% vielleicht gerade mal. Und das ist die Chance jetzt einer Polarisierung der seriösen Parteien, nenne ich sie jetzt mal mit aller Vorsicht. Wenn die sich polarisieren, sind sie wieder Adressen für Leute, die ihre Wut loswerden wollen. Von den AfD-Wählern haben knapp 1/4 letztes Mal AfD gewählt. Hm. Andererseits... Wir waren aber auch nur einen Terroranschlag von 20% weit weg. Also die klammheimliche Freude, mit der alle Verbrechen und terroristischen Ereignisse, Breitscheidplatz Brüssel, von Tourette, Trixi und anderen kommentiert werden, die freuen sich ja darüber. Ja. Weil sie meinen, dass das ihre Thesen bestätigt. Wenn so etwas im Vorfeld der Bundestagswahl passiert wäre, dann kann ich es mir auch mit 20%, hätte ich es mir auch vorstellen können. Klar. Jetzt reden wir auch schon wieder die ganze Zeit über die AfD. Das ist auch ein historischer Einschnitt, nur dass es in Deutschland 5% Rechtsradikale gibt. Da hättest du mich auch 1969 nicht mit überraschen können. Ja, gibt ja auch. Wenn du da schon gelebt hättest. In Alter. Also 1969 hätte ich dich, glaube ich, sehr überrascht als minus 14 Jahre alter Mensch. Aber ja, das hätte mich beeindruckt. Hätte ich dich endlich mal beeindrucken können. Aber hast du die Spiegel... Weißt du eigentlich, wie das heißt, wenn du an einem Tisch sitzt und nicht bedient wirst? Kaffee? Der Kellner kommt immer an den Nebentisch und bedient da alle. Nein, alle, nur zu dir nicht. Du sitzt hinter der Obergrenze. Spiegel? Spiegel-Titelgeschichte. Ich habe jetzt schon eine wirklich... Du hast schon eine hingerichtet. Eine hingerichtet, ja. die Woche davor war... Feldenkirchen, Martin Schulz. Genau. Ist mittlerweile ein Meme, also dieses lass dich doch von Markus Feldenkirchen porträtieren. Ist, glaube ich, mittlerweile jetzt schon im Sprachgebrauch drinnen. Und ist es gut oder schlecht? Also wenn ich jemandem sage, ruf Feldenkirchen... Das kommt ja immer drauf an. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube... Der Spiegelchef selbst oder sowas hatte getwittert, das große Wahlkampfporträt Markus Feldenkirchen über Martin Schulz sei wie so ein Rorschach-Test. Jeder erkennt darin das, was er darin sehen möchte. Mhm. Also es ist für jeden, hat es eine andere Ebene. Und ich glaube, das stimmt total. Mhm. Und deswegen sind auch alle so begeistert von diesem Text. Also zum Beispiel die Bild-Zeitung, schlechte Menschen, haben sich rausgesucht, Schulz jammert die ganze Zeit. Mhm. Das kann man daraus lesen. Ja. Man kann auch tausend andere Dinge lesen, wie zum Beispiel, die SPD ist eine Partei, die überhaupt nicht vorbereitet war auf diesen Kanzlerkandidaten und auf diesen Wahlkampf. Man kann daraus ein großes Psychogramm von Männern im Allgemeinen lesen. Also nicht nur am Beispiel Schulz, der darin vorkommt, sondern an allen anderen Männern, die darin auftauchen und auf merkwürdigste Art und Weise agieren. Man kann darin was lesen über Umfragen. Mhm. Weil also die Frage ist ja immer, warum wählen wir überhaupt noch? Wenn wir jede Woche die Frage stellen, was würden Sie wählen, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, dann ist der Sonntag, an dem Bundestagswahl ist, nur noch einer der Sonntage, an denen Bundestagswahl hätte sein können, wenn diese Woche gefragt worden wäre. Muss ich mir Sorgen machen, wenn ich das verstehe, was du sagst? Nein. Okay. Diese Umfragen. Ich erlebe das beim ESC immer, wo es keine Umfragen gibt. Also ja, schon, also es gibt halt Wetten. Mhm. Man kann sich bei Ortschecker anzeigen lassen, wie die verschiedenen Wettbüros was positionieren und sowas. Und dann gibt es häufig einen Favoriten, auch sehr weit im Vorfeld. Mhm. Und das führt dazu, dass zum Beispiel in manchen Ländern, wo so Songs vorgestellt werden, irgendwie im Radio und sowas, dann nur der Favorit gespielt wird. Mhm. Das heißt, dieses Favoritending. Self-fulfilling prophecy. In den letzten Jahren hat es sowohl Durchmärsche gegeben, wo einfach von Anfang an klar war, wer gewinnen wird. Mhm. Es hat aber auch, wie in diesem Jahr, plötzlich Überraschungen gegeben, dass jemand so lange so großer Favorit war, dass er gestürzt ist. Mhm. Und das kannst du auch auf politische Umfragen übertragen. Mhm. Es gibt halt einmal diesen Effekt, dass die Leute sagen, ach, der gewinnt eh, ich gehe gar nicht hin. War das nicht bei Clinton so? Genau. Also bei Hillary Clinton meine ich jetzt. Ja, ne? Genau. Das wäre so ein Fall, dass das die Umfrage so eindeutig ist, dass die Leute sagen, das Ding ist eh entschieden, da brauche ich mich gar nicht mehr hinsetzen. Und du kannst den gegenteiligen Effekt haben, diesen Underdog-Effekt und sagen, okay, jetzt erst recht. Mhm. Aber beim ESC, bei diesen Wettquoten geht es ja um mehr als irgendwie, wer ist da vorne, sondern du hast ja ein ganzes Feld und sowas. Und wenn du dann da sitzt mit deinem Künstler und der natürlich auch auf diese Seite geht und sieht, oh, ich bin unter den letzten fünf. Mhm. Es ist dann extrem schwierig, sich dann zu motivieren, das Optimum rauszuholen, zu sagen, ich singe jetzt aber trotzdem super und es wird schon rocken und sowas. Das ist psychologisch viel, viel anstrengender, als wenn du da einfach unbefangen rausgehen würdest, unbefangen in Anführungszeichen, weil du weißt ja, wie viele Millionen Zuschauer das sind, was das für eine Bürde ist und sowas. Ja. Also deswegen wäre zum Beispiel meine Forderung, Wahlumfragen verbieten, oh, um jetzt mal eine Maximalforderung zu stellen. Okay. Also ich finde aber, dass du ein bisschen den Unterschied zwischen einem Amateur und einem Profi übersiehst. Ein Profi muss sich eine Geschichte erzählen, die vielleicht heißt, ich habe am ESC teilgenommen, dabei sein ist alles. Ich habe, obwohl die Auguren schlecht standen, eine super Performance abgeliefert. Und you never know, ob jetzt, während ich hier auf dem letzten Platz performe, sieht es irgendjemanden irgendwo und daraus wird der Anfang von einem neuen tollen Projekt. Also es hängt total, Psychologen würden sagen, erzähl dir eine positive Geschichte über das, was du da machst. Und als Profi musst du das können. Als Amateur kannst du das vielleicht nicht, weil du so Situationen auch noch nicht oft erlebt hast und keine professionelle Hilfe dabei hattest. Ich kann das verstehen, dass der Idealismus, den man mit sowas wie Politik oder Musik oder vielleicht auch Sport verbindet, dass der mit so einer eigentlich abgezockten Haltung, ich weiß, ich habe verloren, aber ich gehe nochmal raus und sage 18%, ich will Bundeskanzler werden. Das ist total schwer und man ist ja als anständiger Mensch dazu erzogen, sich selbst nicht zu belügen. Profis müssen sich belügen. Was hast du denn in der Spiegelgeschichte gelesen? Was ist deine Version? Ich habe tatsächlich viel über Männer darin gelesen. Mhm. Also auch, es gibt da eine Stelle, wo Schulz sagt, er würde sich schwer tun, Merkel nicht zu attackieren, weil er in seiner Familie von seinem Vater gelernt hätte, dass Männer und Frauen gleich sind. Also sein Vater hätte die Jungs schon rangezogen zum Spülen und die Mädels weggeschickt, geht was lesen. Mhm. Und er sei damit aufgewachsen, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen, was für jemanden in seinem Alter, glaube ich, außergewöhnlich ist. Was aber dazu führt, dass er versucht, Frauen und Männer gleich zu behandeln. Mhm. Was im Gegenzug dazu führt, dass wenn er eine Frau angreift, wie Angela Merkel, weite Teile der Bevölkerung sagen, der hat die Frau angegriffen. Das geht nicht. Ja. Der ist böse. Also. Was ein ganz interessantes Nebenthema ist, wo man sich sonst überhaupt keine Gedanken drüber macht. Stimmt. Ich glaube, wenn ein Mann, wie Andrea Nahles gesagt hat, jetzt gibt's auf die Fresse, da wäre nochmal dreimal so viel los gewesen. Und umgekehrt war die Rezeptionsgeschichte von Schulz Auftreten in der Elefantenrunde am Wahlabend wo er gesagt hat, man nennt sie ja den Ideenstaubsauger und jetzt reicht's auch mal, wo er also aggressiv argumentiert hat. Mir ging die Sonne auf und ich dachte, warum hast du das nicht in dem Duell gemacht? Da wäre der Ort gewesen, konfrontativ zu sein. Weil ihm alle Berater davon abgeraten haben. Ja, das wird in der Spiegelgeschichte auch erzählt. Also ich lese sie, dass Hubertus Heil eine Flasche Lenore auf Beinen ist, dass der immer wieder dann in der Feldenkirchengeschichte auftaucht, wenn es darum geht, Schulz von einem erfolgreichen Wahlkampf abzuhalten, auch von einer klaren, pointierten Formulierung, und dass das Willy Brandthaus ja schon irgendwie von einem öffentlich-rechtlichen Sender nicht mehr zu unterscheiden ist. Das habe ich auch gedacht. Sie haben einen Star geheuert, der natürlich ein bisschen eine Wildsau ist, ein bisschen ungekämmt ist. Und nun domestizieren sie ihn ein und wundern sich am Ende, wenn es keine Hitsingle wird. So den Teil habe ich da auch nochmal drin. Allerdings auch, dass ich sage, ich glaube, es wäre jetzt eine gute Entscheidung, dann das Brandthaus zu professionalisieren und nicht den nächsten Bürokratie-Joker zu ziehen. Ich fand die Geschichte gut. Ich glaube, dass die Fahrlässigkeit, mit der die gesagt haben, Feldenkirchen, du kannst die ganze Kampagne in dieser doch intimen Nähe sein. Das geht aus dem Text ja hervor, bei welchen Runden und geheimen Zirkeln der überall offenbar dabei sein durfte. Das entscheidet sich bei 30% in den Umfragen leicht. Ja. Und wenn du bei 20 bist, macht's wahrscheinlich, ist es auch schon egal, dann ist die Kiste von Baum, dann lass den Spiegelmann darüber auch schreiben. Das Brinkbäumer sagt, da liest eigentlich jeder die Geschichte, die er lesen möchte, oder jeder nimmt was anderes mit. Das wäre, glaube ich, ein Beweis für guten Journalismus. Johnny Cash hat mal die berühmte Frage gestellt, und zwar auf Deutsch: Wo ist zu Hause Mama? Wo ist zu Hause Mama? Auf der Großen Straße. Heimat, du willst auf die Heimatkunde von Frank-Walter Steinmeier und unserer Kirchentagspräsidentin. Genau, ich möchte darauf hinaus, dass jetzt auch politisch im linken Spektrum zu verortende Menschen sagen: Heimat, wir müssen über Heimat reden. Was ist Heimat? Was kann Heimat sein? Wollen wir an keinem wie an einer Heimat hängen? Hesse. Hessen sollte keine Heimat sein. Hessen sollte für niemanden eine Heimat sein. Man spricht auch vom hessischen Deutschen. Ja. Das ist überwunden. Dachten wir. Bis die Labrador-Krawatte von Alexander irgendwas mit Gau. Also was? Lass mich konkret so anfangen und hier auf das Reinhold-Beckmann-Niveau gehen. Was ist für dich Heimat, Friedrich? Wie hat es in deinem Kinderzimmer gerochen, würde Roger Willemsen antworten, der Wunderbare. Das ist schwer zu erklären, weil da liegen jetzt ein paar Jahre zwischen uns. Ich nehme zur Kenntnis, dass Regionalzeitungen oder Fernsehsender dritte Programme ein sehr altes Publikum haben und sich darüber ärgern. Warum? Weil du eine Zeit irgendwo gelebt haben musst, um dich mit dieser Gegend zu identifizieren. Um zu sagen, in der Straße war ich auch schon, oder ach, interessiert mich, was jetzt heute in Dortmund-Barob abgeht. Das ist ein biologischer Prozess. Und ich halte Heimat weder für etwas sehr Erstrebenswertes noch für etwas, was man pfui böse ablehnen muss, sondern für ein Bedürfnis. Menschen entwickeln längst ihres Lebens ein Bedürfnis, sich mit irgendetwas verbunden zu fühlen. Die Aussage von Steinmeier, die Idee, das in die Zukunft zu legen, Heimat liegt in der Zukunft, finde ich grandios, weil es einem selber Gestaltungsmittel gibt, zu sagen, ich suche mir meine Heimat oder ich will daran mitwirken, wie sie aussieht. Ich finde, das politische Angebot, so es ein Bedürfnis ist, wollen wir damit konstruktiv umgehen, richtig. Ich finde, dass da jetzt Augstein hat da auch wieder schrecklich draufgeschlagen, dass die Grünen jetzt, indem sie das Thema Heimat aufgreifen, dann die CDU in voraus allem Gehorsam schon rechts überholen. Bullshit. Ja. So geht's mir mit diesem. Also man kann ganz viele Heimaten haben. Das kann eher tatsächlich ein Kreis von Menschen sein. Mich berührt eine bestimmte Landschaft. Das ist jetzt vielleicht meinem Alter geschuldet. Es kann auch ein Geruch sein. Ich habe dieses Bedürfnis, und das Einzige, was ich ganz sicher dazu sagen kann, ist, wenn man menschliches Bedürfnis unterdrückt, kommt es als Perversion an der ungeeignetesten Stelle wieder raus. Und da hast du dann die politischen Pornohändler, eben wie Florian Silbereisen oder Alexander Gauland, die dir einen Stadel oder irgendeinen Heimatbegriff verkaufen, der deine Perversion bedient. Du unterdrückst dein wahres Bedürfnis nach Heimat, und also heißt es dann irgendwann, ich brauche keinen Sex, peitsch mich aus. Ich brauche keine Heimat, gib mir Nazi-Deutschland. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich Widerstand in der jungen Generation hören. Was ist denn jetzt los? Du wirst von mir keinen Widerstand hören. Also Heimat ist natürlich auch ist ein Gefühl. Also als ich drüber nachgedacht habe, irgendwie, was ist Heimat, hatte ich ein Bild vor Augen und einen Geruch. Und ich stand in Dienstlaken am Rhein und es war grau und der Rhein zog vorbei und das war so der Ort, wo ich immer hingefahren bin, so als Teenager, wenn ich irgendwie schlecht drauf war, Weltscheiße war, so alles vernichten wollen und sowas. Da habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt, bin da hingestrampelt, habe mich da hingestellt, habe aufs Wasser geguckt. Und Wasser beruhigt mich immer noch ungemein. Ich würde auch am liebsten am Meer leben oder so. Das ist in Deutschland möglich, aber gut, was will man in Kiel oder Flensburg? Mhm. Aber das ist sowas, das war so der erste Gedanke, das erste Gefühl beim Thema Heimat. Und ich glaube, das hat tatsächlich sehr viel mit Gefühl zu tun, wie du sagst, mit Gerüchen, mit Impressionen, mit viel aus der Kindheit. Und natürlich will man so eine Heimat haben. Natürlich will man irgendwie einen Ort haben, an dem man sich wohlfühlt und sowas. Ich glaube, wenn man die Debatte ernsthaft führt, in Deutschland wird man feststellen, die Antwort wird niemals Deutschland sein, was ist Heimat, sondern eher sehr, sehr kleinteilig. Also irgendwie die Stadt, die Region. Die Region. Was uns dann direkt eigentlich zu der Frage bringt, was ist Deutschland und was würde passieren, wenn sich hier irgendwelche Bundesländer abspalten wollen, wie jetzt in Spanien? Ich glaube, man würde bei keinem sagen, nein, bitte geht nicht. Ja, und noch ein zweiter. Ich bin Heimatvertriebener. Ich bin 1961 in die Bundesrepublik geboren worden. Das war ein kleiner Staat, der eine lächerliche Hauptstadt hatte und sich international definitiv nicht wichtig nehmen konnte, der versucht hat, Geld zu verdienen, anständig zu sein und sich zu seiner Vergangenheit zu verhalten. Und dann gab es später eine Zwangsheirat mit einem Land, das ich eigentlich immer noch mehr kennenlerne und einer Bevölkerung, die ich immer noch mehr verabscheue. Also meine Heimat ist zum Beispiel untergegangen. Ich bin ein Heimatvertriebener. Ich möchte jetzt mit Frau Steinbach schmusen und sagen, ja, du hast zwar überhaupt keine Heimat verloren, weil in der Bundesrepublik, nein, sie ist irgendwie auf einem Besatzungsflughafen der Nazis geboren, aber... Ja, und wohin es ihre Eltern beruflich verschlagen hatte, also das Erika Stein, aber anderes Thema, wir wollen nicht über... Nein, sie ist keine Schlesierin oder sowas, sondern ihr Vater war ein Nazi, ich glaube Luftwaffen. Und ihre Mutter war Helferin da. Genau. Anyway, ich bin wirklich heimatvertrieben, diese gemütliche kleine Bundesrepublik, in die ich geboren worden bin, gibt es nicht mehr. Und klar, an so Wahltagen wie diesem fehlt die mir total. In Deutschland würde das ja nicht so laufen wie in Spanien, dass jetzt eine Region sagt, wir wollen raus, außer den Bayern. Da gibt es so ein Umfragedrittel, das immer sagt, Bayern sollte selbstständig sein. Sondern ich glaube, in Deutschland könntest du jederzeit erfolgreiche Volksbegehren abhalten, wo ein Bundesland entscheidet, welches andere Bundesland raus muss. Das ginge hier. Schwaben. Sachsen. Ja, ich glaube, Sachsen wäre tatsächlich der Favorit. Und aber die wollen nicht. Ja, womöglich wollen sie jetzt doch, das ist auch... Aber als 52. Bundesstaat der USA, da gehören sie hin. Ja, ich finde, man könnte sie auch den Polen oder Tschechen schenken, aber die würden auch dankend ablehnen. Ich war neulich mit meinem Sohn in Freiburg, ein schönes, kleines, für mich Dörfchen, so klein ziseliert und sowas. Ich habe es dort genau 3 Tage gut ausgehalten. Danach dachte ich, ich möchte jetzt bitte wieder mein Ruhrgebiet und ein bisschen mehr Beton und... Weil da natürlich auch viel historisierende Gebäude einfach rumstehen und sowas. Und es ist irgendwie ehrlicher zu sagen, ja, wir haben einfach mal alles platt gemacht und hier sind unsere 60er-Jahre-Bauten. Ich fand das da schön und es war total nett. Wir sind ein bisschen rausgefahren auf den Schau ins Land und haben ins Land geschaut. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, das hat irgendwas mit mir zu tun. Also die Menschen sprechen eine Sprache, die entfernt an das erinnert, was ich unter Deutsch verstehe. Wohingegen die Menschen von anderswo sagen, das, was ich spreche, ist definitiv kein Deutsch, sondern irgendwas anderes. Und ich fand das da okay, aber ich habe da keine Verbundenheit mit. Wohingegen ich im Norden, am Meer und sowas, der Küstendialekt und sowas ist mir alles irgendwie näher, geläufiger, durchaus familiär bedingt, glaube ich auch. Und dieses Freiburg war für mich jetzt irgendwie wie irgendwelche Städte im Ausland, in die es mich beruflich verschlägt. Und ich dachte, das ist nett. Ich muss hier nicht leben, aber ich kann hier mal hinkommen und sowas. Und ich habe da so dieses zusammenhaltende, das hier ist jetzt Deutschland-Gefühl, kenne ich nicht. Und ich glaube, außer im Fußball gibt es das auch irgendwie nicht. Oder? Also Fußball als Gründungsmythos gehört ja in die Geschichte dieser alten, untergegangenen Bundesrepublik. Walter Jens hat die These vertreten, der Gründungsakt der Bundesrepublik war nicht 49 das Grundgesetz, sondern 54 das Endspiel. Zu meiner Heimat gehört zum Beispiel, gehören Aspekte von Holland mit dazu. Ja. Und definitiv nichts von der DDR. So, also das ist für mich wirklich wie eine Organspende. Und andere mögen es, also als Willy Brandt damals sagte, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört, war ich enttäuscht. Weil ich dachte, wieso verrät der das denn jetzt? Wieso... ist denn jetzt er auch dagegen, dass sich diese DDR erstmal in sich überlegt, die Bevölkerung. Jetzt ist sie endlich frei und jetzt kriegt sie aber direkt die nächste Supernanny, ja, mit Kohl. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil ich habe die natürlich alle für Inventar, persönliches Inventar dieser kleinen rheinisch-kapitalistischen, Joschka Fischer sagen würde, Bundesrepublik gehalten. Das war für mich eine riesen Enttäuschung, dass dann um dieses Land keiner gekämpft hat. Ja, um beide Länder eigentlich, ne? Also ja, stimmt. Das ist irgendwie Zwillinge bei der Geburt getrennt. Und hätte man gerne so lassen können, wie Luke, wir heute wissen. Luke und Leia und treffen einander wieder. Also wir merken schon auch an uns, das Thema Heimat ist nicht unwichtig. Es ist sogar essentiell und ich glaube, jeder Mensch braucht eine Heimat. Es gab das auch durchaus vor 1933, dass in so Germanistengesellschaften, da gab es die übel beleumundete Thule-Gesellschaft, genau die Diskussion geführt wurde, wir müssen jetzt den vaterländischen Begriff, wir müssen das Nationale, das Patriotische besetzen, sonst machen es andere. Das ist eine machiavellistische oder mechanisch gedachte Logik. Wir müssen das machen, bevor es andere machen. Und ich glaube, wir sind da einer Meinung. Wir sagen, nee, auch man braucht nicht mal diese Ausrede, dass das sonst Rechtsradikale den Heimatbegriff benutzen, sondern das ist ein Bedürfnis, das lassen wir uns von denen nicht wegnehmen. Und ich finde gleichzeitig, dass Heimat dann, weil es sowas Urprivates ist, dann eigentlich gar keine politische Dimension mehr haben muss. Also diese 80 Millionen Heimaten unter einen Hut zu bringen, wird sportlich, da gebe ich dir recht. Zu meiner Heimat gehört natürlich auch, dass da der Italiener, der Grieche, der Türke rumläuft. Ja, eben. Sonst, also ich war, als wir in Usedom, von Berlin nach Usedom, diese sehr schöne Fahrradtour gemacht haben, saßen wir irgendwann in Ahlbeck oder Bansin oder Heringsdorf, in einem dieser drei Kaiserdörfer an der Strandpromenade. Und es war dieses seltsame Gefühl, dass dir nicht etwas auffällt an einem fremden Ort, sondern es dauert etwas länger und dir fällt auf, dass dir etwas nicht auffällt, dass etwas fehlt. Und was da fehlte, war tatsächlich das migrantische Gesicht. Und es ging uns nach einer Zeit ganz komisch, weil es das fremdelte. Ja. Und das gehört für mich zur Heimat dabei. Also jetzt ohne so Gutmenschen-Schmuse, auch, mir fehlt mein Türke, sondern right or wrong. Ja, also für mich ist Heimat auch der türkische Gemüsehändler. Also tatsächlich so ja, du hast ja auch braune Wettbüros Augen, also nebeneinander. Das ist ja auch, also deine Abstammung noch lange nicht geklärt. Also ich habe alle 4 Arier-Nachweise von meinen Großeltern. Und alle gefälscht? Hm? Cool. Mein Opa hat den auch gemacht. Ich glaube, ich bin so Kartoffel da. Echt? Keine Chance. Du hast braune Augen. Die sind auch, es kommt aufs Licht an, die sind auch manchmal grün und manchmal grau. Also schon da möchte ich mich nicht festlegen. Nach so einer Wahl wird natürlich die Frage gestellt, welche Konsequenzen müssen wir daraus ziehen und sowas. Müssen wir mal Konsequenzen ziehen? Müssen wir mal Deutschland komplett neu denken? Also zum Beispiel die Formulierung, die dritte Republik ausrufen, klingt jetzt wegen der Ordnungszahl auch ein bisschen gefährlich. Aber sollte man darüber nachdenken, vielleicht doch mal ein Verfassungsreferendum abzuhalten, um dieses Grundgesetz, das ja eigentlich mit der Wiedervereinigung ausgelaufen ist, durch eine Verfassung zu ersetzen? Sollte man Deutschland neu schaffen, wie es Frankreich alle Jubeljahre macht? Ich glaube, das ist als intellektuelle Setzung völlig aussichtslos. Das will keiner. Da hat niemand da draußen das Gefühl, ja, der Türke, der ist böse und der Islamist nimmt mir den Arbeitsplatz weg. Jetzt machen wir mal eine Verfassungsdiskussion. Das greift nicht ineinander. Das war so vorgesehen und der Fehler ist vor fast 30 Jahren gemacht worden. Eben nicht, wie es im Grundgesetz steht. Dieses Grundgesetz gilt, bis sich das deutsche Volk in freier Entscheidung an eine Verfassung gibt. Und Kohl hat aus den bekannten Gründen gesagt, nee, das können wir uns jetzt nicht mit aufhalten. Es gab dann in der Zeit noch eine sehr interessante Debatte darüber, ob man nicht wenigstens eine neue Nationalhymne haben sollte und sexy Vorschläge. Und Hans-Jochen Vogel leitete eine Kommission, die überlegen und Vorschläge machen sollte, ob man denn zumindest das Grundgesetz ergänzen müsse aus Anlass der Wiedervereinigung, die aber tatenlos ausging. Ich wäre persönlich für eine Neuerfassung des Grundgesetzes, weil es inzwischen eine Rumpelkammer ist. Also der Asylrechtsparagraf war mal ein Satz, ist inzwischen eine Seite. Die Unverletzlichkeit der Wohnung ist hinfällig, das Postgeheimnis ist hinfällig. Das Grundgesetz geht von ursprünglich gar keiner Armee aus, dann von einer Armee zur Landesverteidigung, aber inzwischen führen wir selbst Kriege außerhalb von Bündnissen der gegenseitigen Sicherheit. Also die gelebte Praxis dieses Landes ist far away von diesem Exportschlager Grundgesetz. Du kriegst da jetzt keine fünfzügige Marschsäule zum Brandenburger Tor, die skandiert Verfassungsreform, Verfassungsreform. Never ever. Also du meinst, das ist eine schöne Debatte für Staatsphilosophen und Feuilletonisten. Politfeuilleton. Sowas und ja. Aber... Ich bin sehr dafür, dass das recht klar und einfach formuliert ist, weil es ja sonst sehr aussperrende Wirkung hat. Das ist aber jetzt nicht das, worauf Menschen in großer Zahl warten, zum so Privatspaß. Ich hätte so viele schöne Vorschläge, was Wahlalter angeht, was Direktwahl angeht, was Amtszeiten angeht und sowas. Man kann sich da ja auch aus der... Also man sieht ja in der Welt auch, was funktioniert in Demokratien und was nicht funktioniert. Mhm. Und was ist, wie lange funktioniert, bis welcher Irre kommt und sowas. Man kann ja versuchen, daraus zu lernen und quasi das Amalgam zu gießen, um die bestmögliche Form der bestmöglichen Form einer Regierungsform, also die bestmögliche Demokratie zu schaffen quasi. Wären es nicht gerade Zeiten wie diese, die danach schreien? Nee, ich glaube, jetzt ist die Sachdebatte gefordert. Also ich glaube, dass du die politischen Hütchenspiele, ob sie nur FDP heißen oder AfD oder wie auch immer, stellst, indem du sagst, okay, jetzt erklär mal genau, atmender Deckel, du hast jetzt 200.000 Zuwanderer, Flüchtlinge, Asylbewerber, da ist Nummer 200.001, was sagst du dem? Nach der Genfer Menschenrechtskonvention hat er ein Recht auf ein faires Verfahren hier, nach der Obergrenze hat er das nicht. Treten wir jetzt aus der Genfer Menschenrechtskonvention aus und müssen den Asylrechtsartikel im Grundgesetz abschaffen und, und. Also dann geh in die Details und stelle fest, sobald du im Wunderland der Sachkunde bist, bist du wieder allein. Das ist das, was jetzt zu tun ist. Wie langweilig. Lass uns nach vorne gucken. Wir haben jetzt Jamaika. Ich behaupte, wenn die sich ein ehrgeiziges Ziel setzen, deutsche Autoindustrie steigt aus der Verbrennungstechnologie bis 2025 aus, ist das eine völlig geile Koalition und die einzige, die das könnte. Die SPD nutzt in der Opposition die Gelegenheit, sich mit der Basis wieder ein bisschen anzunähern, auch durchaus zu gucken, mit welchem Teil der Linkspartei können wir zusammenarbeiten. Und die AfD schafft... Darf ich da noch mal kurz dran erinnern, dass an diesem Wahlsonntag ein Bundestag abgewählt wurde, der eine linke rote Mehrheit hatte. Also, wenn die sich trauen, ehrgeizige Projekte zu setzen, ja, Maika, lass sie das mal machen, weil das zum Beispiel der Autoindustrie zu sagen, wisst ihr was, der Chinese lacht über uns, der will unsere Verbrennungsmotoren gar nicht mehr haben und der Rest der Welt bald auch nicht mehr. Dann hätten wir eine SPD, die sich in der Opposition wieder neu verankern kann und wir hätten tatsächlich im sloterdijkschen Sinne eine Zornbank in Form der AfD und der Linken im Parlament, wo Menschen, die aus diesem Parlamentarismus ausgestiegen sind, sagen können, naja, gerade hat wieder der Gauland übers Podium gekotzt. Ich bin da doch vertreten. Die Liste der Verstorbenen ist dann doch, jetzt ist gerade wieder so eine Phase, wo sie erstaunlich lang wird. Ne? Also wollen wir wir nur wenige Wochen hatten. Ja. Jerry Lewis? Ja, ich habe sofort den Rechner hochgefahren und dreimal hintereinander Great Balls of Fire gehört. Bis ich merkte, es war gar nicht Jerry Lee Lewis. The Last Man Standing. Ich will nicht sagen, dass mich das unberührt gelassen hat mit Jerry Lewis. Ich glaube, seine letzte Großtat war ein genialisches Interview, wo er den Interviewer so hat auflaufen lassen wie niemand zuvor. Ja. Aber Jerry Lee Lewis lebt immer noch. Oder irgendwelche Chemikalien sorgen dafür, dass dieser Körper Dinge tut. Margot Hilscher. Grandiose Schauspielerin. Ich glaube, eine noch aus der Generation, die vor 45 schon für die Ufer in Babelsberg. Und ESC-Teilnehmerin 57 und 58, glaube ich. Echt? Ja. Singen konnte die auch noch. Respekt. Walter Becker von Steely Dan. Sagt mir ungefähr so viel wie Holger Czukay von Can. Sagt dir beides nichts? Ja, Holger Czukay sagt mir was. Walter Becker, muss ich kennen? Steely Dan? Ja, doch. Ja, okay. Heiner Geisler von CDU. Ja. Also war für uns ja das absolute Brechmittel. Mit diesem nie ganz zu Ende geklärten Satz, der Pazifismus der 30er war an Auschwitz schuld. Er hat ihn ja irgendwann mal zu Ende geklärt. Er hat ja quasi gesagt, er hätte nicht Pazifismus sagen sollen, sondern Appeasement und dann wäre es klar gewesen. Ja. Also man kann sagen, der ist einen langen Weg gegangen von einem rechten Polarisierer hin zum Attack-Aktivisten, zum Herz-Jesu-Marxisten und kann darin Korrektur oder auch Verrat von früheren Positionen sehen. Man kann aber auch sagen, tatsächlich Konservativismus in Deutschland besteht aus zwei starken Strömungen. Das eine ist tatsächlich reaktionär. Das ist, wir wollen es so haben, wie es früher immer war. Und das andere ist christlicher Fundamentalismus. Und ich glaube, der Jesuit Geisler war dem eher zuzurechnen und hat darin meinen Respekt, dass der seine christliche Überzeugung auf Politik übertragen hat und erst dann gesagt hat, mal gucken, ob es weh tut. Und mal landete er mit seinen Überzeugungen im Herzen der CDU und mal aber ganz woanders. Also dann war er schon in der Nähe derer, die sagen, Kommunismus stammt aus der christlichen Soziallehre, ist ein europäisches, abendländisches Produkt. Das hat mir Respekt abgenötigt. Er ist jetzt nicht so ein Riesenmoralphilosoph, der sich dann à la Grass oder Böll oder Jens oder Mitscherlich ab und zu Wort meldet und einen raushaut und dann stehen alle still. Aber sein gelebtes Beispiel zu sagen, man kann auch als alter Mann dann nochmal sagen, nee, heute kann ich meiner Überzeugung nur in dem und dem Lager treu bleiben, fand ich schon. Also für uns war der war, sagte Geißler und Rotfunk und hat mir gekotzt. Das weiß man vielleicht heute jetzt gar nicht mehr so, ne, wie schrecklich der als Generalsekretär wahrgenommen wurde. Der Auslöser für den legendärsten Kanzlerstreit zwischen Brandt und Kohl. Stimmt. Das war auch wieder ein Goebbels-Vergleich. Ja. Genau. Und aber auch der einzige, der, ich glaube, in der Nähe davon war, mal Kohl zu stürzen, Bremer Parteitag. Mhm. Auch eine interessante Frage, wie dann die Geschichte ausgesehen hätte. Dann wäre Ursula von der Leyen heute nicht Verteidigungsministerin, weil ihr Vater Bundeskanzler gewesen wäre. Oder vielleicht doch. Grant Hart von Husker Du. Noch eine Band, die dir nichts sagt? Also die Namen sind ja immer originell genug, dass ich sagen würde, Husker Du, das ist eine Band. Weiß ich doch. Dir sagt das was? Ja, quasi so eine der Bands, ohne die es modernen Gitarrenrock nicht gegeben hätte oder so diesen amerikanischen Alternative-Emo, 90er-Jahre-Emo, so dieses ganze Zeug. Ja, Husker Du ist doch eher 70er-Jahre, oder? Ja, 80er. Okay. Albert Speer Junior? Der Architekt. Zeugt von der Integrationsfähigkeit der alten Bundesrepublik, dass der Sohn jenes Albert Speer hier so eine erfolgreiche Karriere machen konnte. Sicherlich auch für seine Qualitäten als Architekt. Interessanter Beitrag zur Rasseforschung für unsere Nazi-Zuhörer. Wieso der jetzt Architekt wurde und dann so erfolgreich, obwohl sein Vater die ganze Zeit im Knast war, also direkt beigebracht haben könnte es ihm ja nicht. Ja, das ist immer so die Sache, so dieses in die Fußstapfen des Vaters treten. Es kann furchtbar schief gehen und es kann funktionieren. Also der Mann hatte jetzt auch noch das Pech, den gleichen Namen zu haben wie sein Vater. Mhm. Aber so wie ich dessen Vita verfolge, hätte der auch durchaus ohne diesen Namen wahrscheinlich noch mehr Ansehen haben können. Das ist schwer zu beurteilen, ne? Ob der Prominenz, ob das dann ein Malus oder ein Bonus war. Ja. Ich guck mal noch so, also ja, Hugh Hefner. Am gleichen Tag hat Saudi-Arabien beschlossen, dass Frauen jetzt Auto fahren dürfen. Ja. Und der Gründer des Playboy hat endlich ins Gras gebissen. Kann man nur sagen, großer Tag für den Feminismus. Unbedingt. Joy Fleming, Manemme Brück. Ich kann diesen Dialekt nicht. Aber ich kann das auch nicht, das ist für mich alles Fremdsprache. Aber ich war noch zu jung zu erkennen, dass es eine wirklich sehr tolle Stimme ist, eine Bluesröhre, und dachte mir, wie geil, dass auch so dicke, hässliche Frauen im Fernsehen mitmachen dürfen. Da war ich 6 oder 7. Die war ja beim ESC, um dir mal ein Stichwort rüber zu löffeln. Um mal den sonst hier so vernachlässigten ESC in die Runde werfen zu können, 1975, ein Jahr nach ABBA. Ich finde, der, also zumindest musikalisch beste deutsche ESC-Beitrag aller Zeiten, ein Lied kann eine Brücke sein. Es ist auch ein Ohrwurm, also ich könnte es jetzt noch Da kommt wenig drüber. Tom Petty, Into the Great Wide Open, bringt uns zu der Frage, wenn wir jetzt die Traveling Wilburys anschauen, Roy Orbison ist tot, George Harrison ist tot und Tom Petty ist tot, dann steht es 3-2 zwischen den Traveling Wilburys und den Beatles. Ja, aber George Harrison ist doppelt, da müssen wir einmal abziehen. Mardi Rahl. Bei Dalli Dalli, die sagte das immer, wenn Hans Rosenthal sich verzählt hatte. Das hat einen hat man doppelt, den müssen wir abziehen. Was macht das in Schilling? So, Lukas, ich habe jetzt Termine. Ich muss mit meinen Freunden bei der AfD eine Strategie besprechen. Ich muss aber noch die Frage stellen. Ja. Es war nicht alles schlecht? Also ich finde, ich bin ja begeistert von unserer neuen Oppositionsführerinnenpartei, von der Eifeler Bäuerin Andrea Nahles, die jetzt mal richtig am Putz haut. Also das ist das, wo du sagen würdest. Das macht mir Hoffnung. Das macht mir Hoffnung. Ja. Nee, wir kriegen jetzt eine Opposition, das finde ich geil. Und du? Für mich in unserer Kategorie, es war nicht alles schlecht. Teelichte in der Dunkelheit. Oh Gott. Also ich freue mich auf das neue Kepka-Album, das je nachdem, wann ihr den Podcast hört, bereits erschienen sein wird. Es erscheint am 13. Oktober. Die erste Single Sommer 89, er schnitt Löcher in den Zaun. Ein Song, der genau zum richtigen Zeitpunkt kam, der die Geschichte eines Flüchtlingshelfers erzählt über die österreich-ungarische Grenze 1989. Ungewöhnliches Thema für einen Popsong. Im Sprechgesang vorgetragen, wahnsinnig sperrig auf dem Papier, aber als Song groß, sehr, sehr groß, hat, glaube ich, zumindest in der Zielgruppe sehr groß eingeschlagen. Ketka, wer sie noch nicht kennt, eine seit 15 Jahren, 16 Jahren aktive Band, sehr kluger, deutscher, naja, eigentlich schon Pop, aber halt auf eine gute Art. Das neue Album Ich vs. Wir erscheint jetzt und nach allem, was ich davon gehört habe, auch die zweite Single ist grandios, wird das ein sehr, sehr gutes Album, das zu genau richtigen Zeit erscheint und somit vielleicht den Soundtrack zu diesem, ich hätte jetzt fast deutschen Herbst gesagt, aber zu diesen Zeiten liefern kann. Und dafür haben die wirklich die komplette Finanzierung des Podcasts versprochen? Ja. Okay. Gut, dann lass uns an dieser Stelle enden. Ja. Ich packe ein paar Shownotes auf coffeeintv.de, da kann man dann diese ganzen Artikel, die wir heute wieder gedroppt haben, alle nochmal anklicken. Lucky, es war mir ein Vergnügen. Mir auch. Ich grüße unsere Hörerinnen und Hörer. Dem schließe ich mich an. Ja. Hey, ihr. Jetzt habe ich Sie gegrüßt. Ja. Und wir hören uns. Wir hören uns in dieser Heimat. Lucky und Fried. Eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.